Der Produktechef von Facebook betonte im ARD-Interview, die Affäre um Cambridge Analytica sei ein großer Vertrauensbruch gewesen. Man stehe hier in der Verantwortung, auch wenn man bereits 2014 den Zugriff für Drittanbieter-Apps stark reglementiert habe, sei es ein Fehler gewesen, dem britischen Unternehmen zu vertrauen. Mehrfach habe man Cambridge Analytica gebeten, die fraglichen Daten zu vernichten. Das sei aber nicht geschehen. Künftig sollten solche Fehler nicht mehr passieren. Cox geht aber noch einen Schritt weiter als sein Chef Mark Zuckerberg. Die von Datenschützern oft als zu kompliziert und unübersichtlich bezeichneten Einstellungen zur Privatsphäre sollen überarbeitet werden, kündigte er im ARD-Interview an. Cox sagte, in den nächsten Wochen werde man noch weitere Veränderungen bekannt geben. Der 35-Jährige betont, man habe aus den Fehlern gelernt und wolle es nun besser machen.